Das sterbende Mädchen von Förres Marti. Aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das sterbende Mädchen von Förres Marti. Was soll dein schmeichlerisch kosen, o Lüftchen der Hoffnungslosen? Das Blatt, dass dein Hauch hinweggeweht vom Strauch, wird auch den neuen Lenz nicht wiedersehen. Am Weg verdorrt's, so werd auch ich vergehen. Der ewige Treue versprochen, der Falsche, er hat sie gebrochen. Er stachelt sein Pferd und macht nimmer kehrt, blickt nicht einmal zurück, der stolze Knabe. Wie folg ich ihm, so nahe meinem Grabe? O West, entfalte die Flügel und lege auf meinen Hügel an Grabsteines statt das trockene Blatt. Dann fliege fort und werde zum Zerstörer, zum Rachegeist, ereile den Betörer. Und so er nicht lässt sein Wandern von einer Blume zur andern, die Bleiche vergisst, die im Grabe ist, verfolge seine Spur als Ungewitter, heul ihm ins Ohr, schau rückwärts, stolzer Ritter. Ende von Das sterbende Mädchen von Förres Marti.